Ich bin Hip-Hop, Rap Alfred Hitchcock, Rick Ross, Vollbart, Sweater from the Shit Shop. Blonde Milf mit dicken Titten, ich bin Kid Rock. Rapper sind nur Schauspieler, Tupac, Gridlock, Liftoff. Ich bin auf dem Weg in die Galaxie und ich schreib die Scheiße auf, Thilo Sarrazin. Das allerletzte, was du siehst, ist ein Benzinkanister. Ich bin der Shit und meine Aura ist ein Fliegengitter. Bin kein Liebesdichter, ich bin wie Keith Richards. Rolling Stone und ficke Bitches, bis die Knie zittern. Ich kam von Evian zu Dom Perignon. Von Karazza aus der Tanke zu Filet Mignon. Bitch, ich bin der Shit. Nerv mich nicht auf meinem Superstar-Trip. Es ist wie es ist, Bitch, ich bin Fame. Nie wieder arbeiten, N.W.A. Ey, Bitch, ich bin der Shit. Nerv mich nicht auf meinem Superstar-Trip. Es ist wie es ist, Bitch, ich bin Fame. Nie wieder arbeiten, N.W.A. Ey. Breaking Bad, Walter White, Dicker, ich bin Heisenberg. Heiß begehrt, Bitch, hier kommt ein Prinz auf seinem weißen Pferd. Schwule deutsche Rapper sind bei Twitter drin, schicken Links, doch ich fress dich bis auf deine Knochen auf. Chicken Wings, Shindy, Mr. Nice Guy. So süß und cool, mein Name sollte Lipton Ice sein. Meine Deutschlehrerin hat gemeint, dass ich's nicht packe. Zwei Wochen später saß die Schlampe in der Klapse. Yeah, und ich scheiße auf Biologie. Für meine neue Lederjacke stirbt ein Krokodil. Ja, ich bin halb Grieche, doch ich steh nicht auf Demokratie. Ich will nur, dass alles mir allein gehört, Monopoly. Bitch, ich bin der Shit. Nerv mich nicht auf meinem Superstar-Trip. Es ist wie es ist, Bitch, ich bin Fame. Nie wieder arbeiten, N.W.A. Ey, Bitch, ich bin der Shit. Nerv mich nicht auf meinem Superstar-Trip. Es ist wie es ist, Bitch, ich bin Fame. Nie wieder arbeiten, N.W.A. Ey. ID auf den brandneuen Nikes. Blonde Bitch, dicker Arsch, ich bin Ice-T. ID auf den brandneuen Nikes. Blonde Bitch, dicker Arsch, ich bin Ice-T. Yeah, ich bin Ice-T. Jordans und Y3. Dip, dip, dicker, too fast. Too furious, Tyrese. Steig in die Spike Lees. Schlüpf in die Sweatpants. I like big butts, baby, gib mir nen Lapdance. Ich pack dich an den Extensions. Doggy ist mein Hobby. Wenn ihr keine Suite habt, miete ich die Lobby. Bitch, lass den Arsch wackeln. Hula Hoop, Voulez-vous coucher avec moi? Moulin Rouge, zwei dicke Ärsche nebeneinander, nenn ich Audi. App, Ass Roots, everything around me. Glotz auf meine Sneaker, denkst du hast die gleichen. Auf mein steht mein Name drauf, kannst du dir nicht leisten, Bitch. ID auf den brandneuen Nikes. Blonde Bitch, dicker Arsch, ich bin Ice-T. ID auf den brandneuen Nikes. Blonde Bitch, dicker Arsch, ich bin Ice-T. ID auf den brandneuen Nikes. Blonde Bitch, dicker Arsch, ich bin Ice-T. ID auf den brandneuen Nikes. Blonde Bitch, dicker Arsch, ich bin Ice-T. Ass so fat that you can see it from the front. I think I'll call you Apple, cause your ass is kinda fat.